Guten Morgen. Haben Sie am letzten Dienstag sofort mitbekommen, was da bei Ihnen um die Ecke in der Severinstraße passiert ist? Erstmal nicht. Ich war in meinem Büro in der Innenstadt und arbeitete. Meine Frau rief an und sagte, wenn du heute Abend nach Hause kommst, dann fahr einen anderen Weg, weil irgendwas in Köln ist zusammengestürzt. Und dann habe ich mal kurz aus dem Fenster gesehen und ich kann die Domspitzen sehen, die waren noch da. Dann war ich erstmal beruhigt und bin halt einen anderen Weg gefahren. Und dann abends in den Nachrichten habe ich dann gehört, was passiert ist. Als Sie das dann gehört haben mit dem Stadtarchiv, was haben Sie dann gedacht? Beruhigt waren Sie dann ja nicht mehr. Nein, beruhigt keineswegs. Da drängen sich eine Menge Assoziationen auf. Das beginnt ja damit, dass ich in den 90ern, Anfang der 90er, da selbst viel Zeit verbracht habe. Weil ich habe ja mal ein Mittelalter-Krimi geschrieben und habe dafür viel recherchiert und das habe ich da getan. Das war Tod und Teufel, ein Roman rund um den Bau des Kölner Doms. Richtig, genau. Und im Stadtarchiv lagerten eine ganze Menge Unterlagen über das 13. Jahrhundert. Die waren da sehr freundlich. Ich habe da tagelang gesessen und kenne die Räume deswegen ganz gut und auch was da natürlich alles lagert. Und die zweite Assoziation ist natürlich dann erstmal, waren da Menschen drin? Und die dritte, mein Gott, das ist das Gedächtnis der Stadt. In welchen Urkunden haben Sie denn damals so geblättert, als Sie Tod und Teufel recherchiert haben? Ich kann Ihnen das jetzt namentlich nicht mehr genau belegen, aber es waren vor allen Dingen Schreinsbücher. Es ging ja darum, einen Stadtplan der Stadt Köln zu rekonstruieren. Der erste geschlossene Stadtplan von Köln ist ja der Mercatorplan. Der datiert aber von 1531 und ich brauchte einen aus dem 13. Jahrhundert. Und das schafft man nur, wenn man sich diese ganzen vereinzelten Unterlagen, also die Eintragungen, wer in welcher Straße welchen Hof hatte und wo also jetzt was lag, welche Kirche lag, wenn man sich das zusammenpuzzelt. Und insofern habe ich da viel Material gewälzt und da war auch eine Menge da. Wie viel geht der Stadt jetzt verloren mit dem Untergang Ihres Stadtarchivs? Der Stadt geht, zumindest was belegbare Unterlagen angeht, denke ich, durchaus auch 2000 Jahre Geschichte verloren. Es gibt natürlich Schwerpunkte. Es gibt Schwerpunkte auf der jüngeren Geschichte. Da hat ja auch der ganze Nachlass von Adenauer oder Bölge ist ja da gelagert gewesen. Aber natürlich auch das komplette Mittelalter. Man darf ja nicht vergessen, Köln war im Mittelalter eine der bedeutendsten Handels-, Wirtschafts- und auch Glaubensstädte Europas. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, wir sind ja auch eine alte Römerstadt. Also da hat eine Menge gelegen und das ist natürlich fatal. Herr Schätzing, könnten Sie eher heulen, wenn Sie an diese untergegangenen 2000 Jahre denken oder sind Sie eher wütend? Also bei mir ist das immer so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite ist einem natürlich zum Heulen, wenn man überlegt, was da alles verloren gegangen ist oder verloren gehen könnte. Wir wissen ja nicht genau, was wir alles jetzt retten können, aber es wird mit Sicherheit einiges zerstört sein. Andererseits bin ich nicht so ein retrospektiver Typ. Also ich lebe immer sehr stark im Hier und Jetzt und ich denke, man kann Geschichte auch im Kopf behalten oder man kann sie wieder neu aufschreiben. Ich bin auf der anderen Seite stinksauer, denn man muss sich vor Augen halten, dass wir vor, wie lange ist das jetzt her, ich glaube 2 Jahren, ja schon mal so ein Problem in der Straße hatten, durch den U-Bahn-Bau bedingt. Da hatten wir diesen schiefen Turm, da ist ja mal so ein Kirchturm etwas gekippt. Und spätestens zu dem Zeitpunkt hätte man sich der Sachlage, der Dramatik der Situation bewusst werden müssen. Also zumindest insofern, dass man diesen Bau von nun an wirklich mit Adleraugen beobachtet. Und man hätte die Schätze räumen sollen? Ja, man hätte vor allen Dingen eines tun sollen. Man hätte jede Sekunde dieses Baus hätte man überwachen sollen und die KVB hat das nicht gemacht. Das sind die Kölner Verkehrsbetriebe. Und wenn Sie die aktuellen Nachrichten lesen, der Bau gerade entlang dieser Gebäude in einem Bereich, wo man den Untergrund nicht so genau kannte, wo auch alles zusammengestoppelt worden ist über die Jahrzehnte, der ist einfach nicht mehr überwacht worden. Da sind die Statiker reingegangen, haben einmal gesagt, ja, das klappt schon. Wie die Kölner so sagt, hat schon immer Joti Jange. Und das war's. Und das, was jetzt passiert ist, hätte definitiv meines Erachtens vermieden werden können, zumal wir jetzt eine Kettenreaktion befürchten müssen. Also das Gymnasium auf der anderen Straßenseite ist auch schon gefährdet und da muss einiges geräumt werden. Und das ist unverantwortlich, das geht nicht. Wie erleben Sie denn jetzt die Stimmung in der Kölner Südstadt? Haben die Leute Angst? Ja, Angst vielleicht nicht. Also Angst haben sie sicherlich in den direkt anliegenden Gebäuden und das auch zu Recht. Ansonsten herrscht da eher Wut. Und die Wut ist ja nicht ganz zu Unrecht, denn das beginnt ja damit, dass dieses ganze Bauvorhaben ohnehin sehr stark in Frage gestellt werden muss. Das ist ja mal vor 20 Jahren budgetiert worden, diese U-Bahn. Und man muss sich einfach die Frage stellen, ob wir die noch brauchen. Und etwas, was vor 20 Jahren mal budgetiert wurde, dann zu bauen, nur wenn man das Geld hat, ist ja auch Schwachsinn. Auf der anderen Seite haben wir dieses wunderschöne neue Viertel, wir haben den Rheiner Hafen, der sehr gelungen ist. Für das Geld hätte man die Rheinuferstraße untertunneln können, hätte den an die Südstadt anbinden können, hätte man ein großartiges Lebens- und Wohnviertel bekommen. Stattdessen wird diese schwachsinnige U-Bahn gebaut. Also Sie würden sagen, jetzt Schluss mit dem U-Bahn-Bau, aber die 4 Kilometer sind ja nur schon gegraben. Nein, das würde ich nicht sagen. Die U-Bahn, denke ich, sollte jetzt allerdings dann auch mal wirklich fachkundig zu Ende gebaut werden. Das wäre natürlich totale Geldverschwendung, das Ding jetzt mittendrin abzubrechen. Aber danach, erstens, da müssen Köpfe rollen, das ist ganz klar. Da haben Leute ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und im Anschluss muss man sich sehr genau überlegen, ob man in einer Stadt wie Köln, die aus vielerlei Hinsicht bautechnisch schwierig ist, ob man da leichtfertig nur um des Profits willen solche Bauprojekte durchführt. Nun leben die Kölner, Herr Schätzing, ja seit Monaten, Wochen mit Schlagzeilen, die von Klüngel und Begünstigung handeln, von Beraterverträgen, die es für Spitzen in der Kommunalpolitik gegeben hat, ohne Gegenleistung. Trägt das dazu bei, dass die Kölner ihrer Stadtführung mittlerweile alles zutrauen? Na, den Ball muss man erstmal zurückgeben. Das Wort Klüngel ist ja nur hier so schön ausgeprägt. Das gibt's aber in anderen deutschen Städten genauso. Also bei, in München heißt das Amigo-Wirtschaft und ich weiß nicht, wie es in Hamburg heißt, aber. Sie verteidigen jetzt also Ihre Heimatstadt? Ja, aber auch zu Recht. Also ich relativiere das mal. Und dann darf man auch die Kölner Obrigkeit nicht geschlossen angreifen. Man muss hier einfach ganz klar sehen, wer ist es schuld? Wer hat da die Versäumnisse zu verantworten? Und die müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Der Einsturz des Kölner Stadtarchivs, wäre das ein lohnendes Thema für einen nächsten Roman für Sie? Ach, wissen Sie, ich bin ja ein bisschen Master of Disaster, weil die Katastrophe ja auch Spaß machen kann. Aber sie macht natürlich immer dann Spaß, wenn sie möglichst hypothetisch ist. Und das Thema ist momentan zu realistisch und auch zu traurig. Ich denke, dieser Krimi sollte erstmal in der Realität gelöst werden. Der Kölner Schriftsteller Frank Schätzing bei uns im Deutschlandfunk. Schönen Dank, Herr Schätzing. Auf Wiederhören. Gerne. Tschüss.